Catherine. Hi, Danny. Ist Jule schon da? Yes, she's already here. Come on in. I'm coming. Ich zieh bloß noch schnell meinen Anorak aus. Hello, Sam. Hi, Kay. Hello, Danny. Good to see you. Good to see you. Good to see you too, Kay. Hi, Jule. Hi, Jule. Hallo. Hallo? Hallo, Jule. Oh. Hi, Danny. Hast du Bohnen in den Ohren? Ich hab dich gar nicht kommen hören. Das hab ich gemerkt. Entschuldigung, mein Buch ist zu spannend. Dein Buch? Was liest du denn? Es geht um Kobolde. Kobolde? Was soll das denn? Die sind doch nur dann interessant, wenn sie einem die Hausaufgaben machen. Du meinst Heinzelmännchen. Kobolde sind diese fiesen kleinen Kerle, die voll gemein sein können. In Ireland, they're called leprechauns. Sam has made a song about one of those evil fellows. Ein neuer Song von Sam? Catherine, wie heißen die Kobolde in Irland nochmal? Leprechauns. Leprechauns. Klingt schon irgendwie fies, finde ich. Super. Für einen Song über Leprechauns lasse ich sogar mein Buch links liegen. Well then, here you are. Long ago in fairyland there was a leprechaun who lived inside a dark and dangerous wood. He put a spell on all the elves so they could not fly. He was always up to no good. Because they could not fly, they all began to cry. We have to find the secret of the spell. Leprechaun, leprechaun, please let my people fly. Leprechaun, leprechaun, please let my people fly. Violet, a little elf, and a boy and girl walked into the woods in fairyland. They saw the evil leprechaun sitting by a cave, holding a book of spells in his hand. They tricked him so he'd tell the secret of the spell, and the elves and fairies were happy once again. Oh, leprechaun, leprechaun, now all my people can fly. Leprechaun, leprechaun, now all my people can fly. Now all my people can fly. Yes, Kay. You like flying, don't you? Leprechaun. Leprechaun. Genau, Kay. Ist das nicht auch ein Wort auf den Rubber-Dub-Cards? Leprechaun? Auf den Rubbelkarten? Right you are. This time all the Rubber-Dub-Cards have got something to do with fairy tales. Fairy tales? Sind das Märchen? Yes, Jule. Fairy tales sind Märchen. Sind da auch Wörter über Zaubern bei? Of course. Dann mal los. Let's take out the Rubber-Dub-Cards. Ich hab meine schon hier. Look, Catherine. Excellent. Now let's... Ich find meine nicht. They must be in the middle of the OK magazine. Da sind sie nicht. Hier. Oh Mann, Danny. Ich hab sie hergezaubert. Toll. Was heißt das auf Englisch, Catherine? What do you mean? Ich hab sie hergezaubert. I've conjured them up. I've conjured them up, Jule. I've conjured them up, Jule. Find ich trotzdem nicht witzig. Sorry. Oh, come on now. Let's have a look at the rubber dub cards. Number one is fairy. Number one is fairy. Number two is leprechaun. Number two is leprechaun. Leprechaun. Number three is book of spells. Number three is book of spells. Oh, so ein Zauberbuch möchte ich auch haben. Number four is magic wand. Number four is magic wand. Number five is magic harp. Number five is magic harp. Number six is mirror. Number six is mirror. Number seven is wings. Number seven is wings. Kay has wings. Kay has wings. Right, that's why he can fly. Fly, fly, fly. Number eight is clover. Number eight is clover. There are three-leaved clovers and there are four-leaved clovers. The four-leaved clovers bring you... Ich weiß. Die bringen Glück, die vierblättrigen Kleeblätter. Ich habe im Sommer eins gefunden. Das habe ich in mein Stickeralbum gelegt. Yes, the four-leaved clovers bring you good luck. Right. Now you can try the new words on the rubber dub cards. You in front of the tape recorder. Come on, have a try. Number one is fairy. Number one is... Number two is leprechaun. Number two is... Number three is book of spells. Number three is... Number four is magic wand. Number four is... Number five is magic harp. Number five is... Number six is mirror. Number six is... Number seven is wings. Number seven is... Number eight is clover. Number eight is... Im OK-Heft steht übrigens noch so ein Zauberwort. Magic Matze oder so. What? On page 12. Ah, Magic Maze. Magic Maze. Ist doch einfach. That's a garden with many ways, but only one leads you out. Weißt du denn auch, wie das auf Seite 13 heißt, Jule? Magic. Magic. Das ist klar. Aber dann. Potions. Magic potions sind Zaubertränke. Alice in Wonderland drank magic potions. One magic potion made her really tall. And one made her very, very small. Oh, look. There's a leprechaun with a beak like a raven. Raven. Und einer hat einen Katzenschwanz. A cat's tail. He's got a cat's tail. Ow. A cat's tail. Ich hätte Lust, den Song nochmal zu hören. Ich auch. Können wir, Sam? Could we listen to the song, Sam? As you like it. Long ago, in Fairyland, there was a leprechaun who lived inside a dark and dangerous wood. He put a spell on all the elves so they could not fly. He was always up to no good. Because they could not fly, they all began to cry. We have to find the secret of the spell. Leprechaun, leprechaun, please let my people fly. Leprechaun, leprechaun, please let my people fly. Violet, a little elf, and a boy and girl walked into the woods in Fairyland. They saw the evil leprechaun sitting by a cave, holding a book of spells in his hand. They tricked him so he'd tell the secret of the spell, and the elves and fairies were happy once again. Oh, leprechaun, leprechaun, now all my people can fly. Leprechaun, leprechaun, now all my people can fly. Now all my people can fly. Was hat der böse Kobold eigentlich gezaubert? He put a spell on the elves, so they couldn't fly. Er hat die Flügel der Elfen verzaubert, so konnten sie nicht mehr fliegen. Die armen Elfen. Yes, the poor elves. It's a sad story, but it has got a happy ending. Oh, we said it together. That brings good luck too, doesn't it? Yes. Sam, Catherine. Worum geht's denn genau in dem Song? Übersetzen, bitte. Okay, Sam. Ready for translation? Ready. Off you go. Long ago, in Fairyland, there was a leprechaun. Vor langer Zeit gab es im Feenland einen Kobold, who lived inside a dark and dangerous wood, der in einem dunklen und gefährlichen Wald wohnte. He put a spell on all the elves. Er verzauberte alle Elfen, so they could not fly, so dass sie nicht fliegen konnten. He was always up to no good. Er hatte immer nur Böses im Sinn. Because they could not fly. Weil sie nicht fliegen konnten. They all began to cry. Fingen sie alle zu weinen an. We have to find the secret of the spell. Wir müssen den Zauberspruch herausfinden. Leprechaun, leprechaun, please let my people fly. Kobold, Kobold, bitte lass mein Volk fliegen. Leprechaun, leprechaun, please let my people fly. Kobold, Kobold, bitte lass mein Volk fliegen. Violet, a little elf. Violet, eine kleine Elfe. And a boy and girl. Und ein Junge und ein Mädchen. Walked into the woods in Fairyland. Gingen in den Wald des Feenlandes. They saw the evil leprechaun. Sie sahen den bösen Kobold. Sitting by a cave. Bei einer Höhle sitzen. Holding a book of spells in his hand. Er hielt ein Zauberbuch in seiner Hand. They tricked him so he'd tell the secret of the spell. Sie überlisteten ihn, sodass er den Zauberspruch verriet. And the elves and fairies were happy once again. Und die Elfen und Feen waren wieder glücklich. Oh, Leprechaun, Leprechaun, now all my people can fly. Kobold, Kobold, jetzt kann mein ganzes Volk fliegen. Leprechaun, Leprechaun, now all my people can fly. Now all my people can fly. Wow! Ganz schön mutig. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, einen Kobold zu überlisten. Kobolde gibt's doch nur im Märchen. Und in der Fantasie. Du musst es dir nur vorstellen. Come on, let's sing together. Long ago in Fairyland there was a leprechaun who lived inside a dark and dangerous wood. He put a spell on all the elves so they could not fly. He was always up to no good. Because they could not fly, they all began to cry. We have to find the secret of the spell. Leprechaun, leprechaun, please let my people fly. Leprechaun, leprechaun, please let my people fly. Violet, a little elf, and a boy and girl, walked into the woods in Fairyland. They saw the evil leprechaun sitting by a cave, holding a book of spells in his hand. They tricked him so he'd tell the secret of the spell, and the elves and fairies were happy once again. Oh, leprechaun, leprechaun, now all my people can fly. Leprechaun, leprechaun, now all my people can fly. Now all my people can fly. We've we've not only got leprechauns in our fairy tales. Look at page 26 and 27. There are some figures you don't have in German fairy tales. Figuren, die wir nicht in deutschen Märchen haben? Lass mal sehen. Welche Seite war das nochmal? 26 und 27. Wow! Hey Danny, warte mal! Ganz schön gruselig. Wow! There are banshees. There are brownies. Brownies! Kay, you're always thinking about food. Essen? Yes, brownies are little chocolate cakes. Very yummy. Yummy, yummy, yummy. These you can't eat. Vielleicht heißen die Heinzelmännchen in England ja Brownies, weil sie so süß sind. Süß! Look, there are elves, giants, goblins, pixies, the still folk and trolls. Goblin, das hört sich gut an. Now you can make them come alive. Was sollen wir? Alive heißt lebendig. Wir sollen sie lebendig werden lassen. Also ich kann das nicht. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass sich der böse Wolf als Großmutter verkleidet ins Bett legt. Rotkäppchen, das hat mir mein Opa immer vorgelesen. Das mochte ich total gern. Which one is that? Rotkäppchen und der Wolf, das Mädchen mit der roten Kapuze. Ah, Little Red Riding Hood, yes, a wonderful fairy tale. Danny, do you know the story of the magic lamp? Magic Lamp? Wunderlampe? Nö, ich glaub nicht mehr an Märchen. I can read it to you if you like. It's great. Oh ja, wir machen es uns ganz gemütlich bei dir und du liest vor. Okay, aber nur weil es auf Englisch ist. Okay, okay. Have fun with the OK Comic. Once upon a time. Super, ein Märchen. A fairy tale. Ein Märchen? Ich höre nur zu, weil es auf Englisch ist. Hey Kay, du störst. Kay ist eifersüchtig, weil sich mal nicht alles um ihn dreht. And suddenly there came a ghost out of the magic lamp. And he said, what can I do for you? Da wüsste ich schon was. Mensch, in dem Buch sind ja auch Bilder. Pictures. Guck mal, die Wunderlampe. The Magic Lamp. Kay, don't touch it. It's fragile. Keep away from the shelves. And since this time, the magic lamp has disappeared. And nobody has ever seen it again. Schade. Ich hab fast alles verstanden. Now I'll go into the kitchen and get us something nice. You'll smell it when it's ready. Good idea, Sam. Kay! Sam hat dir verboten, da oben was zu berühren. Kay, don't touch it. Mensch, Danny, guck doch, was Kay da am Schnabel hatte. Irgend so ein altes Zeug. Aber guck doch. Sieht genauso aus. Sam weiß vielleicht gar nicht, was er da hat. Schnell, wir probieren sie aus. Du musst sie reiben, Danny. What can I do for you? Oh, Danny. Oh, Danny. Sorry. Wenigstens heißt es diesmal nicht okay. Du glaubst ja doch an Märchen. Quatsch, wieso? Sonst hättest du ja wohl nicht an der Lampe gerieben. Ein Versuch war's wert. So ein Geist als Diener wäre schon nicht schlecht. Sag ich doch. Außerdem hat mich Miss Rowling überzeugt. Wer? Na, die Autorin von Harry Potter. Die schreibt so spannend, da muss man fast an Märchen glauben. Du liest Harry Potter? Klar, wieso denn nicht? Harry Potter gefällt mir auch. Aber Dornröschen und Schneewittchen finde ich genauso schön. Diese Märchen gibt es übrigens in vielen Ländern. We've also got them in Great Britain. Aschenputtel, for example. That's Cinderella. Oh, Cinderella! Das lief sogar schon im Kino. Der Film ist von Walt Disney. Der hat viele Märchen verfilmt. Right. There's Peter Pan. Der eine Film hieß Hook. Das ist dieser fiese Kapitän. Der wollte Peter Pan umbringen. Aber das war kein Zeichentrickfilm. Da sind echte Schauspieler herumgeflogen. Das war doch nur ein Trick, oder? Sicher, sonst könnten die beim Film ja zaubern. Do you know Snow White? Schnee? Weiß? Schneewittchen, den habe ich auch schon gesehen. And Sleeping Beauty? Beauty hat was mit schön zu tun. Aber Sleeping? Dornröschen schlafe 100 Jahr, 100 Jahr, 100 Jahr. Right, Eula. Sleeping Beauty is Dornröschen. And who is, Tom Tittot? Hä? Who? Tom Tittot. What? Tom Tittot! Nie gehört. Ich kenn nur Tic-Tac-Toe. No. Today I brew, tomorrow I bake. Today I brew, tomorrow I bake. Sam springt rum wie Rumpelstilzchen. Yes, I'm Tom Tittot. Tom Tittot ist Rumpelstilzchen. Darauf wäre ich nie gekommen. We've even got Till Eulenspiegel. Aber unser Eulenspiegel heißt Joe Miller. Die Zahl 15 ist übrigens eine Zauberzahl. Eine Zauberzahl? I only know 3 and 7 as magic numbers. Doch, doch. Guck mal, hier sind genau 15 Zwerge auf dem Bild. 1, 2, 3, 13, 14, 15. Yes, exactly 15 dwarfs. And now? Abracadabra. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nur noch 14. Only 14? Wow! Danny can do magic. He's a wizard. Wie geht das denn? Das verrate ich nicht. Du weißt es ja selbst nicht. Auf alle Fälle habe ich eine Idee, wie es gehen könnte. Was? Wie? Nö, so geht das bestimmt nicht. Well, I'm afraid it's going to take some time till the two have sorted that one out. Time to say goodbye. Jetzt könnt ihr in Ruhe den Zaubertrick vom Disappearing Dwarf ausprobieren. Vielleicht kommt ihr ja dem Geheimnis auf die Spur. Good luck. Good luck. See you in February. Bye. Goodbye, goodbye. Bye. See you.